Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit dem Ultrakurzwellenprogramm. Sie hören heute die 6. Folge der Sendereihe aus dem Leben David Copperfields, nach dem Roman von Charles Dickens für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Seit 2 Monaten lebte ich nun in London in der Buckinghamstraße in einer hübschen möblierten Wohnung. Sie war geräumig und gut eingerichtet und wie meine Tante sagte, war sie genau das, was ein junger Praktikant bei den Notaren Dr. Spenlow und Dr. Jorkins in London brauchte. Der junge Praktikant war ich. Es war herrlich, im Besitz einer solchen Wohnung zu sein, mit dem Hausschlüssel in der Tasche herumzugehen, zu kommen und zu gehen, ohne jemand zu fragen, einen dienstbaren Geist herbeizuläuten, wenn man ihn brauchte, und zu wissen, dass man jeden zu sich einladen konnte, wenn man nur wollte. Das alles war wunderbar und herrlich. Aber ich war in London ziemlich fremd und kein Besuch kam. Ich hatte Steerforth meine neue Adresse bekannt gegeben und eines Nachmittags traf er bei mir ein. Ich dachte schon, Steerforth, du ließest dich überhaupt nicht mehr sehen. Gefällt dir meine Wohnung? Blümchen, ich bin begeistert. Was für eine herrliche Junggesellenwirtschaft. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Vorzimmer und sogar eine Speisekammer. Und du kannst tun, was du willst. Ja, ist das nicht prächtig? Ja, sehr hübsch, David, wirklich. Ich hätte Lust, deine Wohnung zu meinem Absteigquartier zu machen, so oft ich in London bin. Wenigstens so lange, bis du mir kündigst. Oh, darauf könntest du lange warten, Steerforth. Komm, so oft du willst, es wird mir nur ein Vergnügen sein. Und du praktizierst bei Spenlow und Jorkins? Dr. Spenlow und Dr. Jorkins, Rechtsanwälte und Notare. In 4 Jahren kann ich selbst Notar sein. Meine Tante hat mich bei Dr. Spenlow eingekauft. So, was hat sie dafür bezahlt? Na, eine Unmenge Geld, 1.000 Pfund. Ah. Ich wollte gar nicht, dass sie so viel für mich ausgibt. Aber der Notariatsberuf ist ein privilegierter Beruf. 1.000 Pfund, ganz nett. Ja, das war sehr ordentlich von deiner Tante. Ich hoffe, du bleibst zum Lunch bei mir. Ich will gleich klingeln. Nein, klingel nicht, Blümchen. Ich kann nicht bleiben. Ich habe versprochen, mit 2 Freunden im Piazza Hotel zu frühstücken. Och, muss das sein, Steerforth? Ich würde lieber mit dir frühstücken, Blümchen, aber es geht nicht. Ich habe Markham und Granger versprochen, pünktlich zu sein. Wir wollen alle 3 morgen verreisen. Ja, aber dann komm doch wenigstens zum Abendessen. Ja, weißt du, das... Du kannst auch deine Freunde mitbringen. Vorausgesetzt, dass sie kommen wollen. Ja, sie würden gern genug kommen. Wir würden dir Ungelegenheiten bereiten, Blümchen. Komm du lieber mit uns. Als wir im Salemhaus waren, sagtest du, jeder Neue gibt einen aus. Du bist mein erster Gast in der neuen Wohnung, Steerforth. Du kannst meine Einladung nicht ausschlagen. Ich bin heute an der Reihe. Wir werden vorzüglich essen, hoffe ich, und etwas trinken. Und wir können aufbleiben, solange wir wollen. Schön. Also wir kommen, Blümchen. Abgemacht? Abgemacht, Blümchen. Der ganze Tag verging mit den Vorbereitungen zu einem herrlichen Abendessen. Steerforth erschien pünktlich um 6 Uhr mit seinen Freunden. Beide sehr heitere und lebhafte Kerle. Da ich anfangs etwas verlegen war und mir zu jung vorkam, um den Wirt zu machen, bat ich Steerforth, sich oben anzusetzen und nahm den Platz ihm gegenüber ein. Alles war sehr gut. Der Wein wurde nicht geschont und Steerforth unterhielt uns so vortrefflich, dass niemals eine Pause eintrat. Ich war während des Essens kein so guter Gesellschafter, wie ich gewünscht hätte, weil ich von der Sorge geplagt war, dass die Speisen jedes Mal rechtzeitig aufgetragen wurden. Aber diese Sorgen waren rasch vergessen, als das Dessert auf dem Tisch stand. Zu diesem Zeitpunkt fing ich an, sehr heiter zu werden. Und immer rascher und rascher ließ ich den Wein herumgehen und war stets bereit, eine neue Flasche aufzumachen, bevor es nötig war. Wir brachten ein Hoch auf Markham aus und eins auf Granger und ein drittes auf Steerforth. Und ich hielt eine Rede, in der ich zu verstehen gab, Steerforth sei mein treuester Freund, der Beschützer meiner Jugend und der Gefährte meiner Jünglingsjahre. Ich schloss meine Rede mit einem Hurra Und dann gaben wir ihm 3x3 Hurras und noch eins, um es voll zu machen. Ich zerbrach mein Glas, als ich um den Tisch herumging, um ihm die Hand zu schütteln, und sagte ziemlich undeutlich zu ihm: Steerforth, du bist der Leitstern meines Lebens. So ging es fort, bis ich plötzlich entdeckte, dass jemand sich mitten im Vortrag eines Liedes befand. Ich glaube, es war Markham. Nachdem er gesungen hatte, sagte er, er wolle eins auf die Gesundheit der Weiber ausbringen. Ich erhob dagegen Einspruch und wollte es nicht gestatten, weil ich die Form nicht ehrerbietig genug fand und unter meinem Dach keinen anderen Trinkspruch erlauben wollte als auf die Damen. Ich glaube, ich wurde etwas heftig und Steerforth und Granger lachten über mich. Dann sagte Markham, ich sei aber doch ein ganz guter Kerl, und ich trank sofort auf seine Gesundheit. Es rauchte jemand. Wir rauchten alle. Ich rauchte auch und versuchte, einen angehenden Ekel zu unterdrücken. Steerforth hielt eine Rede auf mich, die mich fast zu Tränen rührte. Ich dankte ihm in einer Gegenrede und hoffte, die Anwesenden würden morgen bei mir speisen und übermorgen und jeden Tag um 5 Uhr, damit wir einen langen Abend vor uns hätten. Jemand sah aus meinem Schlafzimmerfenster heraus und kühlte seine Stirn an der Glasscheibe. Dieser jemand war ich. Ich redete mich als Copperfield an und sagte, warum hast du auch versucht zu rauchen? Du weißt, dass du es nicht vertragen kannst. Jemand betrachtete sich im Spiegel. Das war auch ich. Ich sah etwas weiß aus. Meine Augen blickten stier und mein Haar, nur mein Haar, weiter nichts, war betrunken. Jemand sagte, wollen wir ins Theater gehen, Copperfield? Ich war nicht mehr im Schlafzimmer, sondern an dem mit vielen Gläsern bedeckten Tisch. Granger rechts, Markham links von mir und Steerforth mir gegenüber. Alle von einem Nebel umgeben und weit weg. Ins Theater, nur los! Aber Sie müssen mir erst erlauben, alle hinaus zu begleiten und die Petroleumlampe auszudrehen, wegen Brandgefahr. Ich drehte die Petroleumlampe aus. Aber die Finsternis machte mich irre. Die Tür war plötzlich weg. Ich tappte danach in die Fenstergardinen, als Steerforth mich lachend am Arm fasste und hinausführte. Wir gingen die Treppe hinunter, einer nach dem anderen. Auf einer der letzten Stufen fiel jemand und kollerte abwärts. Jemand sagte, es sei Copperfield. Ich ärgerte mich über die Unwahrheit, bis ich mich im Hausflur tatsächlich auf dem Rücken liegend fand. Auf der Straße war starker Nebel und um die Straßenlaternen schwebten große Kringel. Ich hörte so etwas wie ein feuchter Abend. Mir kam es kalt vor. Steerforth klopfte mich unter einer Laterne ab und gab mir meinen Hut, den jemand höchst außerordentlicherweise irgendwo hervorgeholt hatte, denn ich hatte ihn vorher nicht gehabt. Dann sagte Steerforth, nun bist du in Ordnung, Copperfield. Und ich erwiderte lallend, alles in Ordnung. Ein Mann in einem nebelumringten Taubenschlag strich von jemand Geld ein und fragte, ob ich mit zu den Herren gehörte und schien eine Zeit lang zu zweifeln, ob er Geld von mir nehmen sollte oder nicht. Kurz darauf fand ich mich sehr hoch oben in der schwülen Luft des Theaters und sah in ein großes Parterre hinunter. Auch eine große Bühne sah ich, sehr rein und glatt im Vergleich zur Straße. Darauf befanden sich Personen in unbekannten Kostümen, die von irgendetwas sangen oder sprachen oder zugleich sangen und sprachen. Aber sie sangen und sprachen nicht sehr deutlich und schwankten hin und her. Und wenn ich in die Tiefe des Theaters blickte, kam es mir überhaupt vor, als ob das ganze Gebäude schwimmen lernen wollte. Auf Steerforths Vorschlag beschlossen wir, in die erste Rangloge zu den Damen zu gehen. Ein Herr in einem schwarzen Anzug auf einem roten Sofa und ein Opernglas in der Hand schwebte an meinen Augen vorüber. ebenso mein eigenes Bild in einigen Spiegeln. Dann war ich in einer Loge und ich sagte etwas und die anderen Leute riefen psch, psch, und einige Damen sahen mich zürnend an. Und dann, ich weiß nicht wie, saß auch Agnes auf einem Polsterstuhl vor mir. Und als ich ihre Schulter berührte, um sie zu begrüßen, sah sie mich mit einem kaum zu beschreibenden Blick voll Schreck und Verwunderung an. Agnes, ich bin Laia. Dich hier zu treffen, Agnes. Siehst du mich nicht? Ich bin. Wieso bist du auch hier, Agnes? David, ich bitte dich, sei still. Ich dachte, du würdest dich wundern, dass ich auch da bin. Meine süße, gute Agnes. Unerhört. Siehst du mich nicht? Du störst das Publikum, David. Sieh lieber nach der Bühne und sei still. Jawohl. Das tue ich, Agnes. Ist ja empörend. Ungezogenheit. Was wird denn gespielt? Unglaublich. Seid ihr doch endlich ruhig. Ich verstehe kein Wort von dem, was die Sängerin jetzt singt. Verstehst du es? David. Agnes. Liebling. Du bist so blass. Bist du krank? Ja, ja, David. Bitte lass mich. Ich will dir nur sagen, Agnes. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. David, hör mich an. Wirst du bald gehen? Wenn du gehst, begleite ich dich nach Hause. Wieso bist du hier in London? Ich schicke dir morgen einen Boten. Aber nun geh, ich bitte. Ich bin nicht allein hier. Mein Freund Steerforth. Du hast ihn gesehen? Er sitzt dort. Nein, dort. Wir waren bei mir zu Hause. Zu einem Souper. Ich bin doof, lieber. Steve, ich bitte dich, ich flehe dich an. Geh jetzt mir zu. Es gelang Agnes schließlich doch, mich so weit zur Besinnung zu bringen, dass ich die Loge verließ. Markham und Granger und Steerforth folgten mir. Ich trat aus der Loge unmittelbar in mein Schlafzimmer, wo nunmehr Steerforth bei mir war und mir beim Auskleiden half. Dabei erklärte ich ihm wiederholt, Agnes sei meine Schwester und ein Engel, und bat ihn ebenso oft, den Korkenzieher zu holen, damit wir noch eine Flasche Wein aufmachen könnten. Die ganze Nacht hindurch war mein Bett ein Schiff oder eine Fähre auf einer unruhigen See. Als ich am späten Vormittag aufwachte, war ich entsetzlich niedergeschlagen. Später kam ein Bote mit einem kleinen Brief, in dem Agnes mich bat, sie bei Dr. Waterbrook, einem Freunde ihres Vaters, zu besuchen. Als ich gegen Abend dort ankam, einigermaßen erfrischt, aber in einem Zustand tiefer Reue, saß sie allein in einem Gesellschaftszimmer. Ihr Gesicht war so gut und still wie immer und kein Wort des Vorwurfs kam über ihre Lippen. Sie legte ihre Hand auf meinen Arm. Ihre Berührung war wie die keiner anderen Hand. Und ich fühlte mich so getröstet, dass ich nicht anders konnte, als ihre Hand an meine Lippen zu drücken. Komm, setz dich endlich. Agnes, was musst du von mir denken? Ich muss in deinen Augen ein fürchterlicher Mensch sein. Ich möchte dir alles sagen, wie es gekommen ist. David, ich vertraue dir und du vertraust mir. Also wozu davon reden? Du bist mein guter Engel, Agnes. Das bin ich gar nicht. Doch, doch, das bist du. Hast du gestern in der Loge auch Steerforth gesehen? Ja, David. Na und? Er hat mir gar nicht gefallen. Er war auch betrunken? Keineswegs, David. Er hat nur die ganze Zeit über dich gelächelt. Dabei hat er so viel getrunken wie ich. Wenn ich dein guter Engel wäre, müsste ich dich vor ihm warnen. Aber ich möchte nicht darüber sprechen. Ich will dir lieber sagen, warum ich nach London gekommen bin. Du bist allein gekommen? Ja. Hast du bei Dr. Waterbrook im Büro Uriah Heep gesehen? Uriah Heep? Er ist mit dir hergekommen? Er ist seit einem Monat sehr oft hier. Ich fürchte, in unangenehmen Geschäften. Heep will bei Vater ins Geschäft eintreten. Uriah Heep? Dieser Kerl will sich in euer Geschäft drängen? In eine solche Stellung? Ich werde es nicht hindern können. Und Vater auch nicht. Erinnerst du dich noch an unser letztes Gespräch? Du hast auch gefunden, dass Vater verändert ist. Ja. Nicht lange danach hat er mir die erste Andeutung darüber gemacht, dass Uriah Heep Teilhaber werden will. Ich glaube, Uriah Heep hat Vater dazu gezwungen. Gezwungen? Aber wieso denn gezwungen? Er hat sich nach und nach unentbehrlich gemacht. Er ist schlau, er sieht alles, er weiß alles. Er hat Vaters Schwäche so lange ausgenutzt, bis Vater ihn zu fürchten anfing. Zu fürchten? Ich glaube, David. Uriah Heep hat alles in der Hand und benutzt seinen Einfluss, wo er nur kann. Dieser schäbige Kriecher. Wenn ich ihn nur sehe, wie er seinen Buckel krumm macht und sich mit unverschämten Fragen in alles hineindrängt. Ach, ich konnte ihn nie leiden, Agnes. Aber was macht er hier bei Dr. Waterbrook? Er ist bei ihm, um einen Kontrakt zu entwerfen. Ich weiß nicht, welchen Kontrakt. Wenn ich etwas tun kann, wir Agnes, wir können dann nichts tun, David. Jemand kommt, David. Ich muss dich bitten, erwähne nichts von dem gegen Uriah Heep. Behandle ihn freundlich, sei nicht heftig gegen ihn. Wir können ihm einstweilen nichts nachweisen. Und wir müssen an Vater denken. Er fühlt sich nicht wohl, er ist krank. Agnes konnte nichts weiter sagen, denn Mrs. Waterbrook kam hereingesegelt. Eine große und breite Dame, die ein sehr umfangreiches Kleid trug. Aber im Ganzen wusste ich nicht, ob die Breite mehr im Kleide oder in der Dame lag. Ich hatte eine dunkle Erinnerung, sie im Theater gesehen zu haben. Wie es schien, erinnerte sie sich meiner noch vollkommen und hatte mich noch immer im Verdacht, betrunken zu sein. Als sie aber allmählich fand, dass ich nüchtern und ein bescheidener junger Mann sei, wurde sie milder gegen mich und lud mich für den nächsten Tag zu Tisch ein. Als ich ankam, war ich nicht der einzige Gast. Eine Menge Leute waren angesagt und die Namen auf den Tischkarten waren mir mit wenigen Ausnahmen alle fremd. Uriah Heep fand ich ebenfalls unter der Gesellschaft. Er war in schwarzes Tuch und tiefe Demut gekleidet. Als ich ihn begrüßte, sagte er mir, er sei stolz, von mir beachtet zu werden und dankbar für meine Herablassung. Ich hätte gewünscht, er wäre mir weniger dankbar gewesen, denn in seiner Dankbarkeit verließ er mich den ganzen Abend nicht. Und so oft ich ein Wort zu Agnes sagte, sah er mit seinen schattenlosen Augen und seinem gelben Gesicht gespensterhaft zu uns herüber. Ehe das Essen begann, suchte ich Dr. Waterbrook auf. Ich wollte Sie gerne etwas fragen, Dr. Waterbrook. Bitte, bitte. Sehr gerne, lieber Copperfield. Ich habe eben die Tischkarten durchgesehen. Ich glaube, ich habe das Vergnügen, unter Ihren Gästen hier einen alten Schulkameraden zu finden. Wirklich? Aber Sie sind doch zu jung, um mit Mr. Spiker in der Schule gewesen zu sein. Mr. Spiker meine ich nicht. Ich meine Dr. Traddles. Wenn das derselbe Traddles ist, Tommy Traddles. Tommy Traddles, ja, ich glaube, er heißt so. Dann ist er's. Wir waren Schulkameraden im Salemhaus und er war ein ganz vortrefflicher Mensch. Oh, ja, ja. Traddles ist ein netter Junge, ein recht guter Junge, nicht unbegabt. Wir haben ihn nur eingeladen, weil Mr. Spikers Bruder abgesagt hat. Mr. Spikers Bruder ist ein ausgezeichneter junger Mann, Copperfield. Ganz ausgezeichnet. Sicher, Sir. Und was macht Dr. Traddles? Ach so, Traddles. Er bereitet sich auf die Rechtsanwaltpraxis vor. Er arbeitet manchmal aushilfsweise in meinem Büro. Ein ganz guter Kerl. Ich würde sagen, er steht sich nur selbst im Licht. Verstehen Sie, er hat kein Auftreten. Er wurde mir durch einen Geschäftsfreund empfohlen. Ich kann ihm hier und da etwas zu verdienen geben. Ich glaube, er hat das auch ziemlich nötig. Aber kommen Sie, Copperfield. Ich glaube, es wird serviert. Es war wirklich Tommy Traddles, mit dem ich mich im Salemhaus befreundet hatte. Aber ich konnte mit ihm kaum sprechen. Den ganzen Abend ging Uriah Heep nicht von meiner Seite. Und er schloss sich mir sogar an, als wir nachts nach Hause gingen. Wirklich, Copperfield, ich habe mich sehr gefreut, Sie nach so langer Zeit zu sehen. Ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Ein vornehmes Haus, ein gutes Essen. Wo wohnen Sie in London eigentlich, Mr. Heep? Ich wohne sehr bescheiden, Copperfield. Pardon, ich wollte sagen, Mr. Copperfield. Ich wohne, wenn ich in London bin, gewöhnlich in einem kleinen Hotel Garni, nicht weit von New River. Aber das liegt doch am anderen Ende der Stadt. Das tut nichts, Master Copperfield. Entschuldigung, Mr. Copperfield. Ich begleite Sie sehr gerne. Das ist sehr liebenswürdig, aber ich möchte... Ihre Gesellschaft ist mir mehr wert als alles andere. Sie haben gewiss von den Veränderungen in meinen Aussichten gehört. Ich meine, man hat Ihnen davon erzählt? Ja, einiges. Ich dachte mir gleich, Miss Agnes müsse davon wissen. Es freut mich zu hören, dass Miss Agnes es weiß. Ja, was für ein Prophet Sie gewesen sind, Mr. Copperfield. Wissen Sie noch, wie Sie zu mir einmal im Hause Dr. Wickfields sagten, dass ich vielleicht einmal in Dr. Wickfields Geschäft eintreten und die Firma Wickfield und Heap oder Heap und Wickfield heißen könnte? Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr, aber eine so geringe Person wie ich vergisst dergleichen nicht. Doch, ich erinnere mich. Ich habe es damals nur für sehr unwahrscheinlich gehalten. Wer hätte es nicht für unwahrscheinlich gehalten? Dr. Wickfield war damals ein sehr würdiger Mann, Copperfield. Aber seither? Oh, er ist sehr unvorsichtig geworden. Unvorsichtig? Sehr unvorsichtig, Master Copperfield. Zu sehr. Zu irgendjemand anderem würde ich von der Sache gar nicht sprechen. Aber Ihnen kann ich es ja sagen. Wenn in den letzten Jahren jemand anderer an meiner Stelle in Dr. Wickfields Büro gesessen wäre und nicht ich, ich glaube, der Betreffende hätte Dr. Wickfield ganz in seiner Hand. Ja, ganz in seiner Hand. Dr. Wickfield weiß das auch. Er hat große Fehler begangen, Mr. Copperfield, schreckliche Fehler. Ich habe sie nicht immer verhindern können. Vermögensverlust und Schande. Und wer weiß, was sonst noch wäre das Ende gewesen. Das gibt mir nun die Möglichkeit, mich Dr. Wickfield noch unentbehrlicher zu machen. Ach, was für ein würdiger, was für ein guter und feiner Mann Dr. Wickfield früher war. Können Sie mir nichts Näheres sagen, Mr. Heap? Kann ich irgendetwas für Dr. Wickfield tun? Ich glaube nicht, Mr. Copperfield. Ich tue, was ich kann. Mr. Copperfield, das dürfen Sie mir glauben. Ich hoffe, Sie sind mir nicht ungehalten, wenn ich Ihnen von meinen Sorgen erzählt habe. Nein, nein, gar nicht. Ich danke Ihnen. Haben Sie bemerkt, wie schön Miss Agnes heute ausgesehen hat? Sie war, möchte ich sagen, wie immer allen in ihrer Umgebung in jeder Hinsicht überlegen. Ja, sie hat sehr gut ausgesehen. Nur etwas blass, nicht? Oh nein, Mr. Copperfield, durchaus nicht. Sehen Sie, von so niedrigem Stande ich auch bin und so einfach meine alte Mutter ist, ich muss Ihnen etwas anvertrauen, Copperfield. Seit ich bei Dr. Wickfield im Hause bin, habe ich Agnes verehrt. Was haben Sie? Agnes? Ich verehre das Kleid, das sie anhat, den Boden, über den sie geht, den Stuhl, auf dem sie sitzt. Die Handschuhe, die sie trägt. Und? Agnes? Haben Sie ihr davon erzählt? Oh nein, Mr. Copperfield. Ach Gott, nein. Ich habe noch niemand davon erzählt, außer Ihnen. Ich habe nur eine gewisse Hoffnung, dass sie vielleicht bemerkt, wie sehr nützlich ich nun ihrem Vater bin. Wenn Sie die Güte haben wollen, Mr. Copperfield, nichts gegen mich zu tun und mein Geheimnis bei sich zu bewahren, würde ich Ihnen sehr dankbar sein. Ich hätte vielleicht nichts sagen sollen. Aber da ich Sie so lange kenne und Sie zu Dr. Wickfield wie ein Sohn und zu Miss Agnes wie ein Bruder sind, versprechen Sie mir, dass Sie Miss Agnes nichts davon sagen werden? Natürlich werde ich ihr nichts davon sagen. Wie könnte ich so etwas auch sagen? Ich danke Ihnen, Mr. Copperfield, ich danke Ihnen. Keine Ursache. Ich glaube, ich bin nun hier zu Hause. Es ist sehr spät geworden. Der Abend hat lang gedauert. Wirklich? Es ist halb zwei. Mein Gott, das Hotel Garni, in dem ich sonst wohne. Ich glaube, es ist bestimmt schon geschlossen und alles wird zu Bett sein. Und es sind fast 2 Stunden Weg hin. Das tut mir leid, Mr. Heap. Schade, dass ich nur ein Bett habe. Ich würde sonst... Oh, sprechen Sie nicht vom Betten, Copperfield. Ich würde das nie annehmen, niemals. Aber wenn Sie mir erlauben würden, in Ihrem Wohnzimmer vor dem Kamin zu schlafen... Er war so demütig, so bescheiden und gleichzeitig so hartnäckig dabei, dass mir nichts übrig blieb, als ihn in meine Wohnung mitzunehmen. Ich bot ihm ein Sofa an, das er viel zu gut für sich hielt. Und nachdem ich ihm eine Nachtmütze geborgt hatte, die er sofort über den Kopf zog und in der er so grässlich aussah, dass ich seither nie wieder eine Nachtmütze trug, sagte ich ihm gute Nacht. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich mich in meinem Bett herumwälzte und meine Gedanken an Agnes und diesen elenden Kriecher mich quälten. Als er frühmorgens die Treppe hinunterging, war es mir, als ob in seiner Person die Nacht weggegangen wäre. Einige Tage später besuchte ich Tommy Traddles, der mir seine Adresse gegeben hatte. Er wohnte in einem Hause, das mich sehr an meine alte Wohnung in London erinnerte, als ich noch im Weingeschäft Merston und Grimby Flaschen wusch und bei der Familie Micawber wohnte. Von eben solcher verblichener Vornehmheit sah dieses Haus aus, in dem Traddles in einem kleinen Zimmer wohnte, in das man durch einen muffigen, mit alten Möbeln vollgestopften Korridor kam. Traddles war noch immer der Alte. Arm, bescheiden, ehrlich und unbekümmert. Es sieht hier nicht besonders aus, Copperfield, aber das Zimmer ist dafür billig. Ich muss sparen, ich verdiene nicht sehr viel und mein Geschäftsbüro kostet mich ebenfalls Miete. Du hast dein Geschäftsbüro, Traddles? Na ja, ich nenne es so. Ich habe den 4. Teil eines Zimmers und eines Schreibers. 3 andere Kollegen und ich haben uns zusammengetan, um ein Büro zu mieten. Ein Büro muss man doch haben, damit es geschäftsmäßig aussieht. Und so haben wir zu 4 einen Schreiber beschäftigt. Mhm. Es ist bloß wegen der Leute, die in irgendeiner kleinen Sache eine Rechtsberatung brauchen. Meine Anmeldung als Anwalt hat mich 100 Pfund gekostet. Ich schwitze jetzt noch, wenn ich an das Geld denke. Als mein Onkel starb, hat er mir ganze 50 Pfund hinterlassen. Ich habe lange sparen müssen, um die restlichen 50 Pfund zusammenzubringen. Aber willst du nicht etwas trinken? Ich will Mrs. Micawber gleich bitten, dass sie uns etwas Tee macht. Mrs. Micawber ist meine Hauswirtin. Mrs. Micawber? Doch nicht Mrs. Emma Micawber? Mr. Wilkins Micawbers Frau? Doch ja, natürlich. Kennst du sie? Na und ob ich sie kenne, Traddles. Ich habe bei ihr gewohnt, als ich vor 8 Jahren in London war. Ach, Traddles, mir ist es damals nicht gut gegangen. Aber Micawbers waren gut zu mir. Sie waren wirklich meine Freunde. Wo sind sie denn? Es wurde ein vergnügter Nachmittag und ein vergnügter Abend. Wir saßen lange beisammen. Traddles, Mrs. Micawber, Mr. Micawber und ich. Und wie ist es Ihnen damals in Plymouth ergangen, Mr. Micawber? Tja, was soll ich sagen, Copperfield? Wir kamen hin und hofften, von einem gewissen Zweige der Familie meiner Frau wohlwollend protegiert zu werden. Aber als wir mit den Kindern ankamen, wie wir waren, ohne jede Art von nennenswertem Gepäck... Kurzum, wir wurden nicht mit der erwarteten Wärme empfangen. Mit einem Wort, Copperfield, der Empfang war kühl. Wilkins hatte sich von einer Tätigkeit auf einem Zollamte oder dergleichen etwas versprochen, was seinen Talenten vielleicht sehr gelegen gewesen wäre. Aber es war nichts mit dem Zollamt oder dergleichen. Wir sahen dann die Medway, aber mein Urteil über den Kohlenhandel auf diesem Fluss war, dass er vielleicht Talent, vor allem aber Kapital verlangt. Talent besitzt Mr. Micawber, Copperfield weiß das. Aber Kapital besitzen wir eben leider nicht, Mr. Travis. Es geht uns allen so, Mrs. Micawber. Ja, und auch jetzt befinden wir uns noch im Status quo, Copperfield. Das heißt, es hat sich nichts geändert. Gewisse Verpflichtungen, gewisse vorübergehende pekuniäre Umstände. Kurzum, ohne ein bescheidenes Kapital ist wenig anzufangen. Wilkins plagt sich jetzt mit Vertretungen, die aber nichts einbringen. Er hat zweifellos viele Talente. Aber wer weiß das? Wir waren nachher noch in verschiedenen Städten, in Hampshire, in Canterbury. In Canterbury? Dann waren Sie sicher in Canterbury, als ich auch dort war. Ich habe dort studiert und wohnte im Hause Dr. Wickfields. Ich bin mit der Familie eng befreundet. Dr. Wickfield, Rechtsanwalt? Ja, allerdings. Ich glaube, ich bin an dem Hause vorbeigekommen. Copperfield, ich war immer unterwegs, Sie verstehen, um bereit zu sein für den Fall, dass ich irgendetwas finden sollte. Aber es fand sich nichts. So kehrten wir also denn hierher zurück. Ja. Prost, meine Herren. Ja. Prost. Prost. Sie finden uns, Copperfield, gegenwärtig in einem sozusagen kleinen und anspruchslosen Haushalt. Aber Sie wissen, dass ich im Verlauf meines Lebens Schwierigkeiten besiegt und Hindernisse aus dem Weg geräumt habe. Ihnen als einem unserer besten und ältesten Freunde ist es auch nicht unbekannt, dass es in meinem Leben Zeiten gegeben hat, wo ich gezwungen war, zu warten, zu sitzen, kurzum untätig zu sein, bis gewisse Ereignisse eintraten. Ich habe immer auf den entscheidenden Sprung in meinem Leben gewartet, auf einen Sprung, der mich und meine Familie... Kurzum, ich habe umsonst gewartet. Auch jetzt bin ich gewissermaßen nur zurückgetreten, um einen neuen Anlauf zu einem neuen Sprung zu nehmen. Mr. Micawber beschäftigt sich gegenwärtig mit dem Kommissionshandel in Getreide. Aber es ist kein sehr lohnender Beruf, Copperfield. Mit anderen Worten, es kommt nichts dabei heraus. Es freut mich jedoch hinzufügen zu können, dass ich sichere Aussicht habe, es werde sich bald etwas finden. Aber Emma, Copperfield hat nichts zu trinken und Mr. Traddles Glas ist auch leer. Ja. Haben wir nicht noch etwas warm Bier oder einen kleinen Punsch, Emma? Ich weiß nicht, Wilkins, ob noch etwas da ist. Ich will in die Küche gehen und nachsehen, meine Herren. Ja, ich komme mit, Wilkins. Da finden sich ja noch etwas. Ach, nun wird Mr. Micawber hingehen und Punsch besorgen und das Geld dafür schuldig bleiben. Aber was soll man tun? Man kann gar nichts tun, Traddles. Vor 10 Jahren war das nicht anders. Damals bin ich oft selbst für Micawbers mit ein paar Teelöffeln zum Pfandleiher gegangen oder mit einigen Büchern zum Antiquar. Ich erinnere mich noch. Es war an einem Novemberabend, als mich Steerforth zu Hause besuchte. Im Kamin brannte das Feuer. Mein Abendessen stand auf dem Tisch. Ich hatte in dicken Büchern studiert und das Zimmer sah nicht sehr ordentlich aus. Steerforth war vergnügt, obwohl er mir etwas sonderbar schien. Ich wollte noch etwas zu essen kommen lassen, aber Steerforth wollte davon nichts wissen. Lass nur, Blümchen, ich bin nicht sehr hungrig. Ich komme aus Yarmouth. Ich dachte, du kommst von Oxford. Keineswegs. Ich war in Yarmouth und bin ein bisschen mit meinem Boot gefahren. Ich habe Seefahrer und Fischer gespielt. Eine sehr gute Beschäftigung, David. Du bist in Yarmouth gewesen? Bist du öfter dort? Doch, ja, ich bin öfter dort. Warst du diesmal lange in Yarmouth? Oh, nicht sehr lange, Blümchen. 8 oder 14 Tage. Und was machen sie alle? Natürlich ist die kleine Emily noch nicht verheiratet. Noch nicht. Noch nicht. Aber die Hochzeit soll, glaube ich, in so und so vielen Wochen oder sonst wann sein. Ich habe die Leute wenig gesehen. Ich war mit Granger dort und Markham. Übrigens, von deiner alten Pflegerin soll ich dir Grüße bestellen. Wie heißt sie doch? Picotti? Nein, sie heißt doch jetzt... Warte, sie hat doch diesen Fuhrmann geheiratet. Du meinst Mr. Barkis? Ja, Barkis. Ich soll dir sagen, ihr Alter ist ziemlich krank. Mr. Barkis ist krank? Es geht ihm ziemlich übel. Ich glaube, der alte Fuhrmann wird seine letzte Reise ziemlich bald machen. Barkis ist krank? Du lieber Gott. Ja, seine Frau wird dir schreiben, wenn es schlimmer wird, lässt sie dir sagen. Sieh nur nicht so drein, Blümchen. Die Sonne geht jeden Tag unter. Ja, es wird schon noch seine Weile haben. Wann fährst du wieder nach Yarmouth, Steerforth? Ich? Och, nicht so bald. Ich glaube vielleicht übermorgen oder in 3, 4 Tagen. Würdest du nach Yarmouth mitkommen? Ich bin das meiner alten Picotti schuldig, Steerforth. Ich hänge sehr an ihr und sie war immer rührend zu mir. Na, wenn Mr. Barkis so krank ist, muss ich mich um sie kümmern. Du fährst übermorgen? Ja, vielleicht oder einen Tag später. Ich war von Highgate aus. Meine Mutter wird froh sein, mich 2 Tage lang um sich zu haben. Wenn du mitkommen willst, ich fahre mit meinem Wagen. Das wäre sehr nett von dir, Steerforth. Ich kann dich von dort abholen, wenn du willst. Aber natürlich, David. Gemacht. Als ich in Highgate ankam, erfuhr ich, dass Steerforth am gleichen Morgen abgereist war. Ich nahm die Postkutsche nach Yarmouth, aber als ich ankam, war es spät abends. In den Gasthöfen, in denen Steerforth in Yarmouth gewöhnlich abgestiegen war, konnte ich von ihm nichts erfahren. So ging ich nach einem Besuch bei Barkis noch am Haus auf den Dünen vorüber und trat ein. Es sah recht behaglich darin aus, denn Pigotti hatte seine Abendpfeife geraucht und das Feuer brannte hell im Kamin. Geben Sie mir nur Ihren Mantel, Master Davy. Ich will ihn zum Kamin hängen. Er ist vielleicht nass. Es hat vorhin geregnet. Oh, er ist ganz trocken, Onkel Ben. Ich war bei Pigotti. Barkis ist ja recht schlimm beisammen. Es tut mir so leid. Er ist nicht mehr der Jüngste, Master Davy. Barkis hat in seinem Leben genug gearbeitet. Er hat sich nie geschont oder dergleichen und war Tag aus, Tag ein mit dem Wagen unterwegs. Nun, er hat sich auch was erspart. Der Arzt sagt, es steht nicht gut mit ihm. Aber wo ist Ham und wo ist Emily? Sind sie nicht da? Emily war im Geschäft. Sie arbeitet bei Mr. Omer. Sie hat gemeint, sie käme heute vielleicht ein bisschen später. Hm. Ham ist sie abholen gegangen. Sie müssen bald da sein. Darf ich Ihnen was anbieten, Master Davy? Danke, Onkel Dan, ich bin nicht hungrig. Dann will ich Ihnen was zeigen, Master Davy. Sagen Sie es aber nicht weiter, nicht Ham und nicht Emily. Hm. Ich habe schon nach und nach ein paar Hochzeitsgeschenke für beide besorgt. Einen hübschen Kuchen, eine Vase und Gardinen. Na, und sonst noch eben ein paar Dinge, die Sie brauchen können, wenn Sie verheiratet sein werden und sich einrichten müssen. Sie werden es am Anfang nicht leicht haben, da habe ich mir gedacht. Junge Leute können dies und das brauchen. Sehen Sie nur hier. Ich habe alles gut weggepackt. Wir wollen es nachher wieder schön zurecht machen. Aber Sie sollen es zuerst sehen, Master Davy. Da kommen Sie schon. Rasch weg damit. Sie sollen es nachher sehen, Master Davy, oder morgen. Sie sind da, Master Davy? Guten Abend, Ham. Du bist? Wo ist Emily? Du bist allein gekommen, Ham? Ja. Master Davy, wollen Sie einen Augenblick herauskommen und sich ansehen, was Emily und ich mitgebracht haben? Wir gingen vor das Haus. Als ich unter der Tür an Ham vorbeikam, sah ich, dass er totenbleich war. Er schob mich hastig ins Freie und machte die Tür hinter uns beiden zu. Nun, Ham, was gibt's? Was hast du? Master Davy, es ist etwas Schreckliches geschehen. Ham? Aber Ham, was ist denn geschehen? Master Davy, Emily, meine Emily, mein ganzer Stolz und meine ganze Hoffnung. Ich wäre für sie gestorben und würde noch jetzt für sie sterben. Sie ist fort. Fort? Emily ist fort? Man hat sie entführt. Entführt? Emily? Was sagst du, Ham? Master David, Sie sind ein gelehrter Mann. Was soll ich drin sagen? Was soll ich Onkel Dan sagen? Wie soll ich es ihm beibringen, Master Davy? Und was soll ich tun? Ich wollte sie abholen. Ich komme ins Geschäft zu Mr. Omer und höre, Emily ist schon seit Mittag weg und sie hat mir einen Brief hinterlassen. Hier ist er. Hier. Ich hörte Dan Pigottis Schritte und sah die Tür aufgehen und versuchte, sie von außen zuzuhalten, um einen Augenblick Zeit zu gewinnen. Es war zu spät. Dan Pigotti steckte den Kopf heraus. Und nie werde ich vergessen, welche Veränderung in ihm vorging, als er Ham in das verstörte Gesicht sah, als Ham versuchte, mir Emilys Brief noch rasch zuzustecken. In 3 Sätzen hatte Ham alles gesagt. Dann standen wir mit blassen Gesichtern in der Stube. Und was schreibt sie? Ich will wissen, was sie schreibt, Master Davy. Ham, gib mir den Brief. Der Brief ist an Ham gerichtet, Onkel Dan. Ich will wissen, was sie schreibt. Sie schreibt, wenn du, der du mich mehr liebst, als ich es verdient habe, diesen Brief bekommst, werde ich weit weg sein. Aber glaube mir, wenn er mich nicht als seine Frau zurückbringt... Wenn er sie nicht als seine Frau zurückbringt? Wer? Wer? So werde ich nie zurückkommen und euch keine Schande machen. Oh, wenn du nur wüsstest, wie schwer mir das geworden ist, euch so zu verlassen. Aber ich liebe ihn. Dann schreibt sie noch, vergiss mich und sage Onkel Dan, dass ich ihn liebe, wie ich ihn immer geliebt habe. Ich werde immer an euch denken. Und? Weiter. Ich kann nicht weiter. Das ist alles. Wo kommt der Brief her, Ham? Im Geschäft bei Oma haben sie mir den Brief gegeben. Ich bin gleich fort und habe nach ihr gesucht. Aber sie war nirgends mehr. Und wer? Wer ist es? Ich will seinen Namen wissen. Ich habe herumgefragt. Man hat einen Verdacht auf jemand. Und wer ist es? Wer? Master Davy, gehen Sie eine Minute hinaus, damit ich es ihm sagen kann. Sie dürfen es nicht hören. Ich? Aber warum, Ham? Warum soll ich... Ich will seinen Namen wissen. Ham, seinen vielleicht Namen. Kann ich irgendwas tun, irgendwas helfen. Wer ist es? Der Mann hat ein Boot hier gehabt. Und einige Zeit hat sich sein Diener hier aufgehalten. Den Diener hat man manchmal mit Emily gesehen. Noch gestern Nachmittag hat man sie mit ihm gesehen. Ein Diener? Er hat die ganze Zeit hier herumgelauert. Gehen Sie hinaus, Master Davy. Ich bitte Sie darum. Ich will alles wissen, Hans. Seinen Namen. Seinen Namen. Ein Wagen mit Pferden. Niemand hat gewusst, wem Sie gehört haben. Ist heute früh auf der Straße von Norwich gekommen. Der Diener ging zu dem Wagen und kam von dem Wagen und ging wieder hin. Als er zuletzt hinging, ging Emily mit ihm. Der andere saß darin. Und er ist der Mann. Ein Wagen mit Pferden? Ham, sag nicht, dass es Steerforth ist. Sag das nicht! Master Davy, es ist nicht Ihre Schuld. Aber er heißt Steerforth. Und er soll verflucht sein. Verflucht! Ham! Onkel Dell! Hilf mir! Onkel Brüder! Onkel, was ist? Gottes Welt. Es war nichts. Lass mich. Lass mich hier, Ham. Sie brauchen mich nicht zu halten, Master Davy. Onkel Dan. Es ist mir schon wieder gut. Es hat mich nur einen Augenblick umgeworfen. Willst du etwas trinken? Lass nur, Ham. Jetzt geht mir mein Hut und mein Mantel her. Was? Wo willst du denn hin? Mein Hut, mein Mantel. Ich will Emily suchen. Aber Onkel Dan, ich will meine Nichte suchen, Master Davy. Zuerst will ich hingehen und dem Boot, das er mir anvertraut hat, den Boden einschlagen und es versenken. Wie ich ihn ertränkt und versenkt hätte. So wahr ich lebe. Onkel, lass ihn, ich will gehen und Emily suchen. Aber wo denn? Wo denn? Ich war schon überall. Sie ist fort. Fort. Ich will sie suchen und finden. Aber, und niemand soll mich aufhalten. Du kannst so nicht weggehen. Ham, hilf mir doch. Er soll Geduld haben. Wir kommen mit. Ich will sie suchen. Aber suchen. Ich will sie finden. So, warte doch. Warte! Wir hatten beide Mühe, ihn zurückzuhalten. Aber dann ließ er sich führen wie ein Kind. Und als ich den schweren Mann stumm vor dem Kamin ins Feuer blicken sah und Ham lehnte starr in einer Ecke, da wusste ich, dass ich Steerforth für immer verloren hatte. Sie hörten die 6. Folge der Sendereihe Aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Es sprachen Erzähler Helmut Peine, David, Hans-Jörg Knaben, Steerforth, Peter Lieg, Agnes, Katinka Hoffmann, Hieb, Kurt Beck, Treddles, Harald Meister, Micawber, Richard Münch, Emma, Lilitowska, Denn, Walter Richter, Ham, Willi Zickel, Dr. Waterbrook, Bernd M. Bausch. Die Regie hatte Kurt Meister.